WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. In der Kölner Oper wird gerade Jacques Offenbachs Großherzogin von Gerolstein gegeben. Und es hagelt ordentlich Kritik an der Inszenierung, weil das Ganze aus Aktualitätsgründen mal eben in den Hambacher Forst verlegt wurde. Kritisieren könnte man, wenn man das wollte, auch Offenbachs Deutung der Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike. Er meint nämlich, die beiden haben sich überhaupt nicht geliebt, sondern wollten sich loswerden. Deshalb hat Orpheus sich auch damals in der Unterwelt nach Eurydike umgedreht, obwohl das streng verboten war. Und von dieser Annahme, die beiden wollten einander loswerden, geht auch der Kabarettist Thomas Pigor aus in seinem Hörspiel Orpheus im Höllengalopp. Er fragt sich nämlich, werden sie sich auch wirklich los und was sagt die öffentliche Meinung dazu? Orpheus im Höllengalopp. Nach Motiven aus der Operette Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, Libretto Hector Crémieux und Ludovic Halévy in einer Bearbeitung. Achtung, es geht los. Kennen Sie das? Jeder kennt das. Das ist der berühmte Cancan. Der Höllengalopp aus der Operette Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach. Im Jahre 1858 hat der gebürtige Kölner diese Operette rausgebracht. Zuerst in einer 4-Stunden-Version mit mäßiger Resonanz, doch eingekürzt wurde sie ein riesiger Erfolg. Orpheus in der Unterwelt, der Welthit des 19. Jahrhunderts. Für uns stellt sich jetzt die Frage, was kann uns eine so alte Operette noch sagen? Gilt doch gerade die Operette als aus der Zeit geboren und für die Zeit geschrieben. Und deshalb gab es im letzten Jahrhundert jede Menge grässlicher Versuche, den Orpheus dem jeweiligen Zeitgeist anzupassen. Doch schaut man in das 1858er Original, erlebt man eine Überraschung. Das ist frech, das ist trocken, das ist spritzig, lustig. Jede Menge Karlauer sind da. Also all das, was uns heute begeistert, was uns amüsiert. Nur das Original ist leider in Französisch. Deshalb bleibt uns nur eines, noch einen Versuch zu wagen. Orpheus in der Unterwelt. Neu gedichtet, neu arrangiert in 53 Minuten. Offenbach, der Theaterpraktiker, der ohne viel Federlesen seine Stücke je nach Bedarf immer wieder umschrieb, dem nichts heilig war, würde uns nicht nur verzeihen, nein, ich bin mir sicher, Offenbach wäre dabei bei unserem tollkühnen Versuch. Doch beginnen wir mit dem Anfang, die Zeit läuft. Orpheus und Eurydike, erstes Bild. Wir sehen die wunderschöne Eurydike, Blumen pflückend und Koloraturen singend, über eine morgendliche Wiese spazieren. Wenn Frauen ihr Herz im Traum verlieren und schlafen nachts nicht ein, dann stehen sie auf und gehen spazieren im Morgensonnenschein. Und dann sieht man sie von Ferne durch Blumenwiesen gehen. Diese Blumen pflück ich gerne. Rate mal für wen. Erzähl das bloß nicht meinem Mann, nicht meinem Mann. Die kriegt der Schäfer nebenan, der junge Mann von mir. Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Eurydike? Ja? Du pflückst diese Blumen nicht für deinen Mann. Habe ich ja gesungen. Ich wollte nur sicher gehen, ob ich es richtig verstanden habe. Es war immerhin Koloratursopran. Was soll das heißen? Naja, Textverständlichkeit und Koloraturen. Aber es war sehr schön gesungen. Das möchte ich meinen. Und dieser junge Mann ist... Aristeus. Ein Schäfer. Und Orpheus? Kein Vergleich. Aristeus ist jung, er ist bildschön, er ist voller Anmut und vor allem voller Sympathie. Da ist er. Aha, Sympathie. Du schläfst mit diesem Hallodri. Und wie? Mein Gott, und wie? Du verabscheust meine Soli. Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Meine gefühlvollen Vibrati. Mochte ich noch nie. Mir gehen die Geiger auf den Zeiger schon. Das ganze Instrument ist mir zu schrill und präpotent und was gespielt ohne Talent. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich lese dir die Leviten. Die Leviten, so du. Was bitte für Leviten? Auf meiner Violine spiel ich mit warmem Ton und ausdrucksvoller Miene eine Solo-Variation. Nein, nicht das! Bitte kein Solo! Es ist, du wirst schon sehen, ausgesprochen schön und dauert nur 1:10. Du meinst 1:10? Ja, nur 1:10 und ausgesprochen schön. Ich höre mir das nicht an! Jetzt stell dich nicht so an! Ich höre mir das nicht an! Jetzt stell dich nicht so an! Ich bitte dich, nein, tu das nicht! Oh nein. Nicht! Eurydike, das Traumpaar der Antike, gleich in der ersten Szene, ein handfester Ehekrach. Ja, da haben sich Jacques Offenbach und seine kongenialen Librettisten Hector, Crémieux und Ludovic Halévy was einfallen lassen. Das ist Operettendramaturgie erster Sahne. Doch nicht nur Eurydike geht fremd, auch Orpheus ist außerehelich außerordentlich aktiv und die beiden kommen überein. Wir lassen uns scheiden. Das ist das Schönste, was du mir jemals gesagt hast. Du verstehst mich so gut. Nur kommt jetzt, und das ist eine durch und durch moderne Konzeption, Moment mal! Die öffentliche Meinung ins Spiel. Die öffentliche Meinung als lebendige Figur, die es nicht zulassen kann, dass Orpheus... Es geht hier nicht um euer persönliches Glück, es geht hier quasi um Größeres. Um was denn? Naja, das Modell von Lebensgemeinschaften in der abendländischen Kultur. Die nachfolgenden Generationen brauchen ein Vorbild, an dem sie sich orientieren können. Es muss irgendwo ein Paar geben, das sich nicht trennt. Und ihr seid nun mal ihr. Orpheus und Eurydike. Tut mir leid, ihr seid unzertrennlich. Und um den Liebhaber Eurydikes beiseite zu schaffen, legt die öffentliche Meinung hinterlistig eine Schlange auf die Fußmatte, über die der ahnungslose Sandalenträger immer stapft, wenn er in seine Hütte geht. Szene 3, Auftritt Aristeus. Das bildschöne, durchtrainierte, sympathische Landei. Hallo, ich bin der Aristeus, ich komme aus Kreta. Wir produzieren dort biologischen Feta. Sechsundsechzig Ziegen, ich find, das sind genug. Ich hab zu jedem Tier einen persönlichen Bezug. Ganz früh am Morgen zieh ich los mit meinen Ziegen rauf in die Berge, die im Landesinneren liegen. Wenn dann die Sonne strahlend aufgeht, sitze ich ganz, ganz weit oben und begrüß die Sonne jeden Tag, jeden Tag mit einem Tanz. Dann bin ich völlig, völlig bei mir, dann bin ich nur ein winziger Teil der alles umfassenden Natur. Hallo! Sie halten mich tatsächlich für naiv? Sie glauben wirklich, ich ließe mich von einer Schlange auf der Fußmatte umbringen? Dann haben Sie weder Ahnung von griechischer Mythologie noch von Operetten. Ich bin kein griechisches Landei. Ich bin in Wirklichkeit. Ja, Pluto, der Höllenfürst, der hat sich nämlich als Schäfer verkleidet und in das Herz Eurydikes eingeschlichen, mit dem Hintergedanken, Eurydike für immer in die Unterwelt zu entführen. Aristeus, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Baby. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich lass mich scheiden. Versprich mir, es wird schön mit uns. Es muss schön werden. Es wird vor allem heiß werden. Eurydike sieht sich immer noch als zukünftige Schäfersgattin auf Kreta. Pluto sieht sie mehr im Reich der Toten. Und um sie da hinunterzubekommen, greift er zu einer List. Er lässt sich von der Schlange auf der Fußmatte beißen und spielt, obwohl er als Gott eigentlich unsterblich ist, Eurydike eine hinreißende Sterbeszene vor. Ehrlich? Was wiederum Eurydike solchen Kummer bereitet, dass sie sich umbringen will. Le couplet de la mort, die zarteste Selbstmordarie der Musikgeschichte. Na, dann ist ja alles nach Plan gelaufen, also Plutos Plan. Eurydike hat sich umgebracht und er kann sie in die Unterwelt entführen. Die öffentliche Meinung allerdings ist anderer Ansicht. Ihr Plan ist nicht aufgegangen. Ja, wir sind reingelegt worden. Ich hab doch nicht wissen können, dass der Schäfer Pluto ist, also ein Gott, also unsterblich. Das war Vorspiegelung falscher Tatsachen. Pass mal auf, Orpheus, wir fliegen jetzt zusammen auf den Olymp und beantragen Revision. Du wirfst dich Jupiter zu Füßen. Echt? Und verlangst deine Frau zurück. Ich? Was wiederum Orpheus überhaupt nicht gefällt, der alle möglichen Ausreden sucht, um nicht fliegen zu müssen. Das ist doch völlig unsicher. Du steigst jetzt hier in mein Fluchmobil? Oh, nein! Orpheus! Mir ist schlecht. Auf! Jetzt! Los! Steig ein! Nein! Komm. Nein, bitte nicht! Bitte, das soll ja Bedenken ein! Lass die formale deine Lili-Libelein! Wenn er Lululululum deine Gagagaga hat ihn entführt, da mischen wir uns ein! Halt! Lala, langsam nicht mehr da nicht rein. Ich lass meine Gagagagatin sein. Nein, ich weigere mich, nein, ich möchte da nicht hinauf. Auf, was ist los? Nicht los, wir fliegen jetzt zu Jupiter auf den Olymp, Olymp, Olymp, Olymp, Olymp, Olymp, auf den Olymp. Und so schnappt sich die öffentliche Meinung den widerstrebenden Orpheus und die beiden fliegen hoch hinauf in den Himmel, bis man sie nicht mehr sieht. Was für ein turbulenter Abschluss für das erste Bild. Bilderwechsel auf dem Olymp. Mein Kopf. Doch Offenbach wäre nicht Offenbach, wenn nicht er und seine beiden Librettisten einen ganz anderen Götterhimmel in Szene setzen würden, von wegen elysisch und lichterfüllt. Sie zeichnen die Parodie eines Götterhimmels, ein Schlag ins Gesicht der die Antike verklärenden Pariser Gesellschaft. Der heilige Olymp in Katerstimmung. Der Morgen nach einer großen Orgie. Was sagen will, griechische Götter mögen zwar unsterblich sein, aber den Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum sind sie ebenso ausgeliefert wie wir Sterblichen. Morgen danach, Kalmar nur, mit stoischer Geduld ertragen, eine einzige Tortur. Es dröhnt der Kopf, es brüllt der Magen. Landete ich wieder nackt im Swimmingpool, sang ich solche Lieder wie Sokrates ist schwul. Und die Priesterin mit dem Doppelkinn. Wie peinlich, ich leg mich noch mal hin. Tiefe Depression und ein schlechtes Gewissen, Dehydratation und akute Migräne, das hat er davon. Auch bis in den Olymp ist inzwischen die Nachricht vom Verschwinden Eurydikes gedrungen und man verdächtigt Jupiter, den Göttervater, da seine Finger im Spiel gehabt zu haben. Ich kenne keine Eurydike, Mädels. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer das sein soll. Kennt keine Eurydike? Ich bin ein ganz normaler Göttervater und ich weiß nicht, was ihr mir hier unterstellen wollt. Doch Juno, die Göttermutter, hat die Nase voll von den Eskapaden ihres Mannes und verlangt die Scheidung. Ich habe die Nase voll von den ganzen Eskapaden von ihm. Ich will die Scheidung und zwar sofort. Jupiter ist tief getroffen, beteuert seine Unschuld und erklärt Juno seine unverbrüchliche Liebe. Da lache ich erst, kein Unschuldslamm. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Nein, ich glaub dir nicht. Was auch immer ich sage. Ich will das gar nicht hören. Ich will's nicht hören. Ist deiner Ansicht nach ein einziger Schmuh? Du bist der Schmuh. Du weißt so gut wie ich, eines steht nicht in Frage. Es steht alles in Frage. Unsere Beziehung steht Juno, in Frage. Juno, hör mir doch zu. Nein, ich hör dir nicht zu. Nein, ich hör dir nicht zu. Ich hör dir nicht zu. You know that I love you. Fasse ein Herz und hör mir zu. You know that I love you. Ich glaub dir nicht. Mein ganzes Leben bist nur du. Das erzählst doch wem, den willst aber nicht mir. Hör mir zu, fasse ein Herz und hör mir zu. Dein ganzes Leben. Huh? wir geben zu, ganz so haben das die Texter Crémieux und Halévy 1858 nicht formuliert, aber die Musik ist zu 100% Offenbach. Doch halten wir uns nicht auf mit musikwissenschaftlichen Betrachtungen, denn in einem abenteuerlichen Zickzackkurs nähert sich dem Olymp ein seltsames Fluggerät und landet direkt vor den Augen der göttlichen Hoheiten. Grüß Gott, ich bin die öffentliche Meinung und die gesamte Öffentlichkeit ist an sich der Meinung, dass das nicht so geht. Auch wenn Bluto der Fürst der Hölle ist, das geht nicht. Wir fordern jetzt quasi Eurydike zurück. Oh, mir ist schlecht. Orpheus, du hältst jetzt einmal deinen Mund. Deine Frau muss raus aus der Hölle. Jupiter ist natürlich hoch erfreut zu hören, dass die beiden Pluto beschuldigen, und zitiert als oberster Gerichtsherr den Höllenfürsten in den Olymp. Das ist ein amtlicher Appell, hier spricht Jupiter hochoffiziell. Hier spricht Jupiter hochoffiziell. Saturnus dritter Sohn, Pluto Gott der Hölle, erscheine auf der Stelle in einer wirklichen Person. Erscheine Pluto auf der Stelle in einer wirklichen Person. Was ist denn los? Wieso macht ihr denn alle so einen Krach? Pluto, hast du Eurydike entführt? Also Jupp, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Pluto streitet natürlich alles ab, doch es hat keinen Zweck. Götter sind allwissend, behaupten sie. Und deswegen beendet Jupiter die Beweisaufnahme und fällt ein Gottesurteil, mit dem fast alle zufrieden sind. Das Urteil lautet so: Eurydike soll leben und wird deshalb in toto dem Kläger übergeben. Ach nee, ach nee, Eurydike. Ach nee, ach nee, Eurydike. Doch es soll alles rechtens vonstatten gehen, darum werde ich mir die Schoße mal selbst ansehen. In der O, in der O, Unterwelt. Du, wir würden wahnsinnig gern mit dir mit. Zu dritt gibt's in der Hölle am mäßigsten Wald. Du, bitte, bitte, nimm uns mit. Bitte, bitte, nimm uns mit. Komm hin, geh ein, geh rein, geh hin. Wir würden so gern mit uns, sind doch nur zu dritt. Nein, drei sind nicht genug. Deshalb Betriebsausflug! Das ist ein schöner Zug, er sagt Betriebsausflug! Mein Betrieb, ich hab euch lieb! Was für ein verdammt korrekter Boss, der zu seinen Mitarbeitern steht! Unterwelt, Unterwelt, fahren wir in die Unterwelt, Unterwelt. Boss ist vorne dran dabei. Denn der Olymp macht aus das Weiße frei. Und unser Boss ist vorne dran dabei. Und Jupiter ist mit dabei. Fahren in die Unterwelt, Unterwelt, Unterwelt. Fahren in die Unterwelt, die unter allem Mann Kollegen. Fahren in die Unterwelt, Unterwelt, Unterwelt. Fahren wir unter See, uns die Unterwelt und das Unterhang. Finale. Hier gehen im Theater die Zuschauer in die Pause. Fassen wir nochmal zusammen. Pluto hat unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Eurydike in die Unterwelt entführt. Orpheus, der gar nicht so scharf darauf ist, wird von einer öffentlichen Meinung mit einem seltsamen fränkischen Akzent gezwungen, sie zurückzufordern. Und Jupiter, der Göttervater, fährt mit seinem gesamten Tross in das Reich des Höllenfürsten, um sich die Chose mal mit eigenen Augen anzusehen. Dort sitzt die arme Eurydike und ist überhaupt nicht glücklich. Wie langweilig ist dieses Leben? Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich könnte dem Kerl eine kleben, doch Pluto ist nicht mal zu Haus. Und dann lässt er mich hier als Begleiter. Komischen Butler und der macht mich dann auch noch an. Pluto, Pluto, mach nur so weiter, dann kommst du mir vor wie mein Mann. Ja, Pluto, ja, Pluto, Pluto, Pluto, Pluto, mach nur so weiter. Dann kommst du mir vor wie mein Mann, so wie mein Mann, so wie mein Mann. Das hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Allerdings. Sie hatte sich in einen jungen, bildhübschen griechischen Hirten verliebt und findet sich wieder in der hintersten Kammer von Plutos Unterwelt. Und nicht nur, dass er sie dort schmählich verrotten lässt, er hat ja auch noch ein Faktotum an die Seite gestellt. John Styx, einen unangenehmen, sie bedrängenden ehemaligen Politiker, der eines der bekanntesten Couplets singen darf. Als ich einst Prinz war von Arkadien, wird es meist ins Deutsche übersetzt. Quatsch, das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Quand j'étais roi de Boétie, heißt es im Original. Ein Boétien ist ein Provinzler. Und Böotien ist nicht das göttliche Arkadien, sondern Posemuckel. JWD, ein Kaff. Wir haben noch eine andere Variante gefunden. Ich war der König von Lappalien. Ich hatte ein Reich inklusive Thron. Und Immobilien in Italien für den Fall einer Rebellion. Ach, was hat ich schon verschoben auf ein Konto, ich Idiot. Jetzt ist der Zaster noch da oben, ich bin hier unten und bin tot. Ich war der König von Lappalien, der König von Lappalien. Ich war der König von Lappalien, ich nahm die Dinge sehr schnell krumm. Ich führte Krieg mit Marginalien und schlug mich dauernd mit denen rum. Hätt ich in damaligen Zeiten schon gewusst, dass es sie gibt, hätt ich mich statt mich nur zu streiten, garantiert in sie verliebt. Ich war der König König von Lappalien, der König von Lappalien. Mittlerweile ist das gesamte Personal des Olymps, außer Juno, die zu Hause Bereitschaftsdienst schieben muss, in der Hölle angelangt und sie verbrüdern sich mit den Unterweltbewohnern. Eine riesige Tafel hat Pluto auffahren lassen und die Olympier, überdrüssig des ewigen Ambrosias, lassen es sich nicht zweimal sagen. Und jetzt das Wein im Boden des Höllenfürsten leer. Und sein Fall bringt den Adel her. Und sein Fall bringt den Adel her. Die Götter feiern Feste, es grünen alle Feste. Es grünen alle Feste. Wir haben den besten Pferd, den man sich wünschen kann. Pluto ist unser Mann. Orpheus ist hin und weg. Diese Höllenparty ist genau nach seinem Geschmack. Wein, Weib und Gesang sind eigentlich schon immer seine Ideale gewesen. Und singend und saufend mit einer Bacchantin namens Annegret im Arm gerät ihm die Suche nach Eurydike also sowas von aus den Augen. Annegret, zeig mir die Schrecken der Hölle, die Abgründe deines Dekolletés. Zeig mir noch mal die spezielle Stelle, das Muttermal. Ja, ich seh's. Hör auf mit diesem Quatsch. Orpheus, verdammt noch mal, lass diese Frau in Ruhe. Eurydike, nein, betatsch. Jetzt nicht noch die andere, du hörst mir jetzt zu. Komm, jetzt sei nicht so verklemmt. Nein. Mensch, jetzt mach dir nicht ins Hemd. Orpheus, jetzt pass mal auf. Nein. Hör auf. Diese Höllentorturen sind unerträglich, guck. Orpheus. Ich glaube, die Annegret steht doch auf dich. Nein, ach. Annegret, hör auf! Die Unterwelt hat mich glücklich gemacht, guck! Wieso hab ich mich nicht schon längst umgebracht? Inzwischen hat sich Jupiter, der alte Tu-Nicht-Gut von der Höllenparty, abgesetzt und sich alleine auf die Suche nach der sagenhaften Eurydike gemacht. Und tatsächlich, nach gar nicht allzu langem Suchen, wird er fündig. Durch ein Schlüsselloch erblickt er Eurydike und verliebt sich sofort unsterblich in sie. Um ihre Liebe zu gewinnen, greift er zu einer List. Die Frage ist nur, zu welcher? Naja, eine Verwandlung wäre hier sicher angebracht, aber ich war doch schon Schwan bei Leda. Bei Europa war ich Stier. Alles schon mal da gewesen. Wie wär's mit Ziegen? Was? Ich meine, Aristos war Hirte. Der roch bestimmt nach Ziegen. Meinst du wirklich? Ja, warum nicht? Eigentlich hatte ich Ziege gesagt, aber Jupiter hat wohl... Und ob das als Fliege funktioniert? Zumindest hat das den praktischen Vorteil, dass er durchs Schlüsselloch in die Kammer Eurydikes gelangen kann. Das berühmte Fliegenduett. Was ist denn das nur für ein Kribbeln im oberen Nackenbereich? Die Kleine ist doch schon am Kippeln. Ganz sicher, ich sehe sowas gleich. Jetzt quatsch ich nicht groß rum. Cogito ergo sum. Sum. Sum. Na, du kleiner Brummer. Auf meine Nummer, drum summ ich ihr was vor. Süßer Brummer. Sie steht auf meine Nummer, drum summ ich volles Rohr. Süßer kleiner Brummer, was hast du mit mir vor? Kleines goldenes Insekt, ich glaube, dass du zu mir passt. Der Kerl hat mich hier reingesteckt, ich komm mir vorher wie im Knast. Flieg nicht weg, ich bitte dich, bleibe, komm, wir beide machen's uns nett. Bitte bleib, bitte, bitte, das wird bestimmt nett, kleiner Brummer. Und am Ende wird es ein Duett. Hab ich nicht gesagt, es klappt wunderbar. Der nächste Schritt, ich mach mich rar. Gleich hab ich dich bei deinem Schwanz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Gleich hab ich dich, gleich pack ich zu. Das glaubst nur du, das glaubst nur du. Du gemeine, meine Fliege. Krieg mich, damit ich dich kriege. Du gemeine, meine Fliege. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Jetzt wart's bloß ab, du kleines Biest. Ich krieg dich, eh du dich versiehst. Stückchen Tüll bastel ich mir jetzt ein improvisiertes Schmetterlingsnetz. Gott, ist die süß, sie bastelt sich ein Netz. Jetzt bist du gefangen, du bist mir nicht entronnen, du hast verloren, ich hab gewonnen. Fragt sich, wer von uns beiden ist jetzt der Dumme? Wart ab, ich krieg dich, wenn ich dir was summe. Summ, summ. Summ, summ. Zzzz. jetzt hab ich dich in der Hand. Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich in der Hand. In der Hand. Beschließen zu fliehen, und damit sie aus der Kammer herauskommen, verwandelt Jupiter die schöne Eurydike auch in eine Fliege. Doch zum Ausgang müssen sie den Ballsaal durchqueren, in dem gerade Pluto... Wir kommen nun zur Hauptattraktion des heutigen Abends. Unsere Haustruppe präsentiert Ihnen jetzt den ausnehmend lasterhaften, liederlichen und infernalischen Galopp, für den sie in der ganzen Welt berühmt ist. Macht Platz für den großen Höllenkonkord! Gerade als sich Jupiter und Eurydike aus dem Staub machen wollen, ertönt von der anderen Seite des Saales... You know, said I love you. Hör auf dein Herz und gib es zu. Das schönste Lied, das jemals für mich gesungen worden ist. Los, singe der Genjub. Für mich. Wer ist das? Tja, das ist seine Frau. Die Situation ist nicht so, wie sie aussieht. Sondern... Ich wollte Eurydike gerade zurückbringen, hoch auf die Erde, zu ihrem Mann. Das ist zwar eine faustdicke Lüge, doch die öffentliche Meinung ist begeistert. Das ist genau das, worum es in der ganzen Operette gegangen ist. Also das ist das Happy End, das wir brauchen. Oh nein. Los, Jupp, Gottes Urteil. Das Urteil lautet so, Eurydike soll leben. Und wird deshalb in Toto dem Kläger übergeben. Aber ich liebe sie. Pluto, ist das wahr? Liebes. Ich hatte mich so auf unsere erste Nacht in der Hölle gefreut, aber dann wurde ich plötzlich in den Olymp zitiert. Mit allerhöchstem Appell von ihm. Pluto. Die beiden umarmen sich, alle sind ergriffen und auch Juno ergreift Partei für die Liebenden. Los, Jupp, tu was. Siehst du nicht, dass sie sich lieben? Die lieben sich doch. Juno, ich habe gerade ein Gottesurteil gesprochen. Ich komme jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, selbst wenn ich wollte. Jetzt sei nicht päpstlicher als der Papst. Was ist einfacher, als ein Gottesurteil zu unterlaufen? Knüpfe eine Bedingung daran. Was für eine Bedingung? Naja, das Ding mit dem Umdrehen. Ja, wie ging das nochmal? Also folgendes. Orpheus bekommt Eurydike zurück. Was? Aber nur, wenn er sich auf dem Weg in die Oberwelt nicht umdreht. Was? Ich soll... Da? Es geht jetzt um deine Ehe. Hermine. Deine Zukunft entscheidet sich. Ich kann doch nicht. Orpheus, liebste, drehe dich einmal um, komm, tu's für mich. Orpheus, das sieht jeder Laie, ist kurz vor Millennium. Er kriegt nichts mehr auf die Reihe, fragt sich, dreht sich Orpheus um. Hört auf, mich zu verwirren, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Jetzt komm mir nicht mit dieser Tour, du bist so stur. Dass du's ein für alle Mal weißt, du gehst mir auf den Geist. Der Idiot hat's verdorben. Eure Ehe ist gestorben. Jetzt bleibt sie hier für immer tot. Sie bleibt für immer hier. Sie bleibt bei mir. Gib her, jetzt könnt ich einen Schluck vertragen. Sie sind geschieden. Ja! Ja! Ja! Ja! Jetzt leben wir in Frieden, besser gut geschieden, als mit einem Ehepartner, der dich nur noch nervt. Lieber den Genüssen frönen, lasst uns küssen, leben wir verwegen und verschärft. Sauerei! Das ist ein abgekartetes Spiel! Als mit einem Ehepartner, der dich nur noch nervt. Lieber den Genüssen frönen, lass uns küssen, leben wir verschärft. Es gibt zum Glück ja Alkohol und Tetrahydrocannabinol und Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ab jetzt leben wir in Frieden, besser gut geschieden, als mit einem Ehepartner, der dich nur noch nervt. Lieber den Genüssen frönen, lass uns küssen, leben wir verschärft. Es gibt zum Glück natürlich wird der Cancan nochmal wiederholt. Jacques Offenbach, Hector Crémieux und Ludovic Halévy verstehen ihr Handwerk. Sie haben 1858 eine wunderbare Operette geschrieben. Eine Hymne an die Lust, die Lebensfreude, ohne falschen Respekt vor der klassischen Vorgabe, vor falscher Moral und den Autoritäten ihrer Zeit. Jacques Offenbach wäre am 20. Juni 2019 200 Jahre alt geworden, wenn er nicht so früh von uns gegangen wäre. Aber so wie dem Aristheus Pluto der Tod nichts anhaben kann, ist er vermutlich nur in die Unterwelt gewechselt und dirigiert dort ein Orchester. Unsterblich ist er ja mit seinem Cancan. Orpheus im Höllengalopp nach Motiven aus der Operette Orpheus in der Unterwelt in einer Bearbeitung von Thomas Pigor. Musik Christoph Israel, Bernd Wefelmeier, Ingo Frenzel nach Jacques Offenbach. Arrangement und musikalische Leitung Max Knoth. Euridike Sigrid Hauser, Orpheus Burkhard Wehner, Jupiter Alexander Franzen, Pluto Aristheus, Guido Klein-Eidam, öffentliche Meinung Thomas Pigor, Stix Tim Fischer, Juno Irene Rindiekoa, Karin Rode, Hanna Oertel, Katharine Bolding-Görs, Veronika Biert, Akkordeon, Christine Paté, Violine, Rahel Rilling, Banjo, Jo Ambros, Klarinette, Bassklarinette, Matthias Banjong, Trompete, Posaune, Tuba, Stefan Gocht, technische Realisation, Jean Chipchak, Christian Bader, Dramaturgie, Thomas Leutzbach, Sprecher und Regie Thomas Pigor, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Und dieses Hörspiel von Thomas Pigor können Sie sich in der nächsten Zeit kostenlos auf Ihren Rechner runterladen über unseren Hörspielspeicher. Hörspiel.wdr.de ist die Adresse im www. Da gibt es Orpheus im Höllengalopp und natürlich auch ganz viele andere Hörspiele zum Runterladen und zum Anhören. Morgen geht es hier ab kurz nach 19 Uhr um Mauern. Und zwar um eine ganz spezielle, die in Donald Trumps Kopf, die er gerne an der Grenze zu Mexiko aufstellen würde. Bis dahin wünschen das WDR-Hörspielteam und Sascha Zien einen schönen Samstagabend.